Ganz interessantes Projekt, die Sängerin Gwenno Saunders. Ihr Bandprojekt nennt sie einfach nur Gwenno. Es ist zunächst ein interessanter und experimenteller Elektropop. Das allein wäre gar nicht so aufregend. Viel interessanter ist der Umstand, dass Gwenno dieses Album komplett auf Walisisch singt. Klingt dann so. Olaf heißt das neue Album von Gwenno und das war ein Titel, in dem gar keine Vokale sind. Ich weiß überhaupt nicht, wie das ausgesprochen wird. STWFFZWF oder so. Also Gwenno von ihrem neuen Album. Vor ein paar Tagen habe ich die walisische Sängerin ans Telefon bekommen und sie natürlich als erstes erstmal gefragt, warum sie sich dafür entschieden hat, in der Sprache ihrer Heimat zu singen. It was definitely a creative reason, because I really loved the challenge, because I particularly enjoy music that isn't spoken. Das war auf jeden Fall eine kreative Entscheidung. Ich mochte diese Herausforderung, weil ich Musik mag, wo nicht auf Englisch gesungen wird. Und das hat man ja überall heutzutage. Erst recht in Zeiten des Internets. Da sind die Leute, scheint mir, immer im Hier und Jetzt und schauen weniger zurück. Die musikalischen Einflüsse, denen wir unterliegen, sind ja jetzt auch weniger geografischer Natur. Da spielt die lokale Sprache und Kultur wieder eine große Rolle. Die spricht man ja nun mal mit den Leuten vor Ort. Und das wollte ich zusammenbringen. Because obviously that's the language you speak to the people around you, and I quite liked the idea of marrying those two things. Dass die walisische Sängerin Gwenno die Texte ihres neuen Albums Idjit Olaf übersetzt, Der letzte Tag, spielen in einer dystopischen Welt. Gwenno wurde beim Schreiben der Songs inspiriert von einem Science-Fiction-Buch aus den 70ern und in diesem Buch hat sie eine Analogie zur heutigen Zeit gefunden, wie sie sagt. And it's a book that's written about sort of robot overlords taking over the world and turning human beings into clones. So the main character, he writes everything down in Welsh as it's going. Da spielt die lokale Sprache und Kultur wieder eine große Rolle. Die spricht man nun mal mit den Leuten vor Ort. Und das wollte ich zusammenbringen. In dem Buch geht es um Roboter, die die Welt übernehmen und die Menschen in Klone verwandeln. Der Hauptheld des Buches schreibt alles, was er erlebt, in Walisisch auf, damit er sich später erinnern kann, denn auch er verwandelt sich langsam in einen Klon. Aber die Computer können Walisisch nicht verstehen. Das ist quasi ein Manifest für eine Kultur der Vielfalt, denn nur sie, die Vielfalt, kann einen beschützen. Das war einer der Gründe, warum ich auf dem Album auch Walisisch gesungen habe. Es geht um das Bewahren von Kultur heutzutage in einer globalisierten kapitalistischen Welt, die aus uns auch irgendwie ähnliche Wesen macht. Und diese Idee in dem Buch hat mich sehr inspiriert. Economically. But I think, yeah, so I was just really inspired by that idea in the book. Walisische Sängerin Gwenno, das war das Titelstück ihres aktuellen Albums. Ich versuch's nochmal. Idjit Olaf, so zumindest hat sie es mir gesagt, wird's ausgesprochen. Gwenno aus Wales.